Ihr wart jahrelang nicht dazu bereit, eure Fehler wirklich einzusehen. Ich schweige denn dafür einzustehen. Gedacht, dass es so weitergeht, weil Multikult über allem steht. Alles Friede, Freude, Eierkuchen, danach könnt ihr heute lange suchen. Dieses Lied ist für euch Pseudo-Humanisten, sogenannte Demokraten, Antifaschisten. Dieses Lied ist für euch scheinheilige Christen, möchte gern religiöse Kommunisten. Egal schwarz, gelb, grün oder rot, die Idee von Multikulti ist schon lange tot. Sie hat von Anfang an nicht funktioniert, aber das habt ihr stets ignoriert. Dieses Lied ist für euch Pseudo-Humanisten, sogenannte Demokraten, Antifaschisten. Dieses Lied ist für euch scheinheilige Christen, möchte gern religiöse Kommunisten. Gelb, grün oder rot, die Idee von Multikulti ist schon lange tot. Sie hat von Anfang an nicht funktioniert, aber das habt ihr stets ignoriert. Ghettos, Gewalt, Kriminalität ist das, was auf eurer Rechnung steht. Seht endlich hin, denn es wird wieder Zeit. Herzlich willkommen in der Wirklichkeit!